Los, mach dich nützlich. Schaff uns Männer ran. Und jetzt, mesdames et messieurs, der Höhepunkt. Aufgepasst, der große Augenblick ist da. Aufgepasst, was euch erwartet, wisst ihr ja. Jux und Jubel lachen und Allotria. Denn jetzt wählen wir den König. Ihr erinnert euch an den König vom letzten Jahr? Freunde, schneidet Fratzen und seid schauderbar. Tut, als wärt ihr böse und wild wie ein Barbar. Denn der Allerhässlichste wird Narrenkönig sein. Hässlichkeit geht Gold als Zierde. Scheußlichkeit bringt Ruhe und Würde. Wie die eine Mutter nicht mehr mag. Nicht gern König für einen Tag? Drunter drüber! Warum nutzt du nicht, was du hast? Drunter drüber! Mein Gott, wie grässlich! Ist er maskiert? Ist das ein Gesicht? Wer ist das? Das muss der Bucklige sein! Der vom Glockenturm! Erzdiakon Frollus Schützling! Kein Wunder, dass er ihn versteckt! Ich muss sein, Reinlicher! Verdammt, Monsieur! Wir haben Glück! Wir suchten das hässlichste Gesicht von Paris und wir haben es gefunden! Quasimodo! Der Glöckner von Notre Dame! Und jetzt